Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib, heute verantwortet von der protestantischen Kirchengemeinde. Sie hören Pfarrer Alexander Ebel in der Mitte der Karwoche. Unsere Gedanken gehen schon in Richtung all dessen, was geschehen ist und woran wir uns Jahr für Jahr erinnern, was wir üblicherweise feierlich, gottesdienstlich nachvollziehen. Der Gründonnerstagabend, was am Karfreitag geschehen ist, die Osternacht und der Ostermorgen. Und mehrmals wird normalerweise Abendmahl gefeiert an diesen Tagen. Wird es Ihnen fehlen, in der Gemeinschaft mit anderen Abendmahl zu feiern? Fehlt es Ihnen vielleicht jetzt schon? Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, geht das zurück auf jenes erste Abendmahl, von dem uns berichtet wird. Für Jesus und seine Jünger war es das letzte, am Gründonnerstag, bevor er verraten und verhaftet wurde. Jesus setzte dieses letzte Mal ein als Vermächtnis seines Lebens und zur Deutung seines Sterbens, zur immer neuen Begegnung und zur immer erneuerten Gemeinschaft mit ihm. So berichten es uns die Evangelisten. Wie es der Kalender will, fällt in diesem Jahr ein besonderer Gedenktag auf den Gründonnerstag. Es ist der 75. Todestag Dietrich Bonhoeffers. Am 9. April 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, wurde der lutherische Theologe auf persönlichen Befehl Adolf Hitlers zusammen mit anderen Verschwörern des fehlgeschlagenen Attentats vom 20. Juli 1944 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Dietrich Bonhoeffer wurde 39 Jahre alt. Auch wenn manches davon fragmentarisch bleiben musste, sind uns von ihm aber doch viele wertvolle und einflussreiche Gedanken schriftlich erhalten geblieben. Dazu gehört das Gedicht »Christen und Heiden«. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Wenn Sie die Feier des Abendmahls in diesen Tagen vermissen, die körperliche Gemeinschaft mit den Mitfeiernden, die leibliche Gemeinschaft mit Christus, dann seien Sie sich gewiss, Gottes Bereitschaft, uns zu vergeben, hängt nicht daran. Er hat schon längst alles getan. Der Glaube macht's, die Gnade macht's. Natürlich ist es gut, das ganz persönlich zugesagt zu bekommen. Hier ist das Brot des Lebens für dich gegeben. Hier ist der Kelch des Heils, den du empfängst. Aber Jesus hat seinen Jüngern und uns damit doch vor allem etwas Hilfreiches, eine Stütze für unseren kleinen, schwachen Glauben hinterlassen. Dass wir etwas zum Sehen, Anfassen, Schmecken brauchen, ein sichtbares Zeichen, das brauchen wir, nicht Gott. Darauf lasst uns in diesen Notzeiten vertrauen und Gott danken für alles, was er für uns getan hat und noch tun wird. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pfarrer Alexander Ebel. Dieses Angebot gestalten evangelische und katholische Kirche im Wechsel. Neue Andachten erscheinen viermal wöchentlich, am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Nach dem Signalton können Sie mir eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie lieber persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des protestantischen Pfarramts zu wählen. 398727. Ich bin gerne für Sie da. Bleiben Sie behütet und getragen vom Segen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und auf Wiederhören.